Ich steh auf, und das ist einer dieser Tage. Wenn der Schmerz in mich bohrt wie ein Nagel. Wenn's draußen kalt ist und regnet. Weiß nicht warum, aber alles tut weh. Und der Mann im Spiegel sagt, dass ich erbärmlich aussehe. Und ich glaub, ich denk wieder mal zu viel. Manchmal ändern Worte Welten. Und meine Schwester sagt, nimm den Kopf hoch, schon okay, komm, ich mach dir Tee. Mach dir Tee. Schon sehen. Ich weiß, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und heute hab ich mich überladen, weil plötzlich alles so schwer scheint. Ich schleiche rum und ich hab nichts zu sagen. Hab mich verlaufen in den Fragen. Und die Wohnung sieht aus, als wär ich gar nicht hier. Manchmal ändern Worte Welten. Und meine Mutter sagt, nimm den Kopf hoch, ist schon okay, komm, ich mach den Tee. Mach den Tee. Sie sagen, nimm den Kopf hoch, es wird vergehen, du wirst schon sehen. Bester Freund sagt, nimm den Kopf hoch, komm, lass uns gehen, ne Runde drehen, rauchen und reden. Sagen, nimm den Kopf hoch, ich will vergehen, du wirst schon sehen, du wirst vergehen. Ja, Tee. Vielen Dank. Wir sind Minderjährige. Und damit meine ich die Louise. Im nächsten Stück geht's ums Ankommen.